WeFFM, Radio für die Weltstadt. Willkommen bei Pivot Jam, der Unruhe-Show auf WeFFM. Ja, we, nicht halt jung. Am Mikrofon bin ich, der Unruhe-Herd. Und da jetzt gibt's hier mal Tracks von begabten Artists, die eigentlich nicht so besonders bekannt sind. Hauptsächlich gibt es Hip-Hop-Plastikes, aber nicht nur. Seid also offen für Neues. Grüße gehen raus an DCM Beats, die unter anderem diesen Instrumental beigesteuert haben. Wie auch alle Instrumentals heute in der Show. Wenn ihr mehr über DCM Beats wissen wollt, dann geht mal auf den Website dcmbeats.devu ohne Bindestrich. Das steht aber nochmal auf unserer Website, falls ihr jetzt irgendwie verdammt habt. www.paperjam.devu. Das und vieles mehr, Infos zur Sendung, Links zu den Artists sowieso. Gut, so viel fürs Erste, ihr könnt es gleich mal anrufen. Labert euch alles von der Seele, was euch irgendwie gerade einfällt. Call Liberty 7, Liberty. Versprochen, wunderbar, gell, toll. Liberty City, 27 027. Eure Anrufe, bitte dahin. So geht's gleich mal los, lasst euch mal überraschen. Nicht kleine Einsamurteile, es wird nicht jedem alles gefallen. Aber es ist normal, denke ich. Fangen wir an, unser erster Track heute, Dankin' One und Diebe. Im Grunde ist der Unruheherd und wo ihr auch gerade seid, lebt euren Traum, nicht den anderer. Wir hören uns gleich wieder. Yeah, yeah, yeah. Wir haben uns getroffen, schon morgens um 19:30 am Hangout in der Stadt und haben uns erstmal eingepafft. Versorgten mit Brötchen, Haschisch, Kippen und Kakao, zogen wir los zum Bahnhof zum täglichen Einkauf. Welche nette Stadt darf es denn heute sein? Ah, ich glaube Münster lädt uns zu einem Shoppingbummel ein. Bewaffnet mit Taschen groß wie ein Schlafsack, damit auch jede Menge reinpasst. Keine Diebstahlsicherung hielt uns 2 Minuten stand, schon hatten wir neue Bikes in der Hand. Wir haben hier unsere Touren abfuhren auf der Suche nach Eisberg, Chevy, Jung, Parfüm und teuren Uhren. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Gangster, Ganoven, Halunken, Lumpen, Pack, Fuck, so habt ihr uns genannt. Wir haben's erkannt und eure Läden dafür abgebrannt. Wir hinterließen nur Verkohlten Schmand, rund um die Uhr, immer im Einsatz. In jeder Stadt kannten wir jeden Platz. Kanonendes Geschäft liegt vor uns geheim. Wir waren so gemein, gingen sogar in Omis Boutiquen rein und kauften 1, 2, 3 schöne Wintermäntel ein, um sie zu verkaufen und dann guten Shit zu rauchen, um unsere Blubber zu missbrauchen. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Wir sind Diebe, wir sind Diebe, wir sind Diebe. Wir sind Diebe. Mit Diebe. Und ein Aufruf an euch. Schickt uns eure Soundbeiträge als MP3-File Und vielleicht hört uns euch dann schon in der nächsten Sendung. Ich fange mal vorne an, ich komme nicht gerade versprochen. Also, und vielleicht hört ihr euch dann. Ja, ist richtig. Vielleicht hört ihr euch dann schon nächste Sendung bei uns. Labert einfach, was euch einfällt. Stellt Fragen, erzählt, was euch auf dem Herzen liegt oder dreht einfach komplett ab. Noch eine kleine Bitte. Bevor ihr die MP3-Dateien zu uns schickt, schreibt bitte erst eine kurze Mail an uns und sagt uns, wie groß die Datei ist und wartet dann auf die Antwort. Sonst quellen unsere Postfächer über, das muss nicht sein. Danke. Gut. War jemand von euch auf dem Hip-Hop-Open in Stuttgart? Ritz und ich waren da. Und bis auf die Preise war es echt geil. Curse. Die Massiven. Und als der Topf mit der Party-Safari, der es rausrockte, war uns echt die ganze Menge. War absolut geil. Grüße an Linda von 0711 Promo, die uns die Karten besorgen konnte. Grüße an die anderen Verteiler. Ah ja, noch ein Wort an die Polizisten in Stuttgart. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, hä? Kommt da voll lächerlich mit dem kleinen Smart. Macht so voll einen auf Spezialisten, ja? Kramt alles von oben bis unten durch. Sucht sogar in der Sonnenbrille nach Gras. In der Sonnenbrille. Wo soll ich denn das da reintun, hä? Aber hey, für uns seid ihr nicht gut genug. Die bleiben zwar geil, Mann. Noch was. Auf der Wiese hinter deinem Gelände. Zwischen den zwei Straßen. Soll da jemand noch meine Kopfhörer gefunden haben? Denkt an mich. Ich muss jetzt mit diesen 1,99 Stöpseln aus dem Woolworths auskommen. Ist das scheiße? Ja. Sowas von Seite bin ich. Grässlich. Dann lassen wir mal ein paar Anrufer ins Programm. Drei Anrufer aus der Leitung. Nachher noch mehr. Wir hören uns gleich wieder. Hallo, ich bin Peters Vater, also ist der Peter mein Sohn. Und ich habe jetzt mal gehört, was der Peter sich da so anhört. Und ich finde das total, also echt unter Niveau, was ihr macht. Und ich habe dem Peter jetzt verboten, das zu hören. Und ich würde allen Eltern empfehlen, dass sie das auch machen, weil was ihr macht, ist einfach nur dumm. Weil ihr seid dumm. Und wenn dumme Menschen etwas machen, dann kann dabei nur Dummes rauskommen. Und ihr macht dazu unsere Kinder auch noch dumm, weil ihr sie damit anstecken wollt. Ich kenne euch doch, euch. Ihr seid doch solche. Immer diese Begriffe so wie Oberaffengeil oder prima. Ha? Das ist das, was euch gefällt, ja? Aber das nicht mit uns, nicht mit uns. Ihr verderbt unsere Kinder nicht, ihr nicht, nein. Und überhaupt, also was glaubt ihr eigentlich? Nur weil ihr so blöde Gedanken habt, so mit dem Sex und so. Also, das ist echt, also wirklich, manchmal könnte ich echt ausrasten, wenn ich euch höre, so. Also, wisst ihr, überhaupt nicht, ihr habt keine Ahnung von mir, überhaupt keine Ahnung. Und dann kommt ihr mit euch Gedanken und mit euch rede ich doch erst gar nicht, mit euch rede ich doch gar nicht. Und ich hoffe, dass alle Eltern euch das mir nachmachen. Ja, also ist nicht, dass ihr denkt, eigentlich sagen wollte, ja, das war's eigentlich. Na, also tschüss von mir und Mulder und ey, macht weiter so, ey, ist das voll geil. Ich bin auf der Sendung, ey, in der Sendung, ja. Bis nachher, also bis morgen, Leute, und ich höre euch dann wieder. Tschüss. Hey, ihr, ich hab gerade den Fernseher angemacht. Da war so ein durchgeknalltes Kind, das hieß Renate, war so Zeichentrick, naja. Es hatte voll den Hamburger Dialekt, das Kind, und außerdem hat es auf dem Zettel das Wort Schnurrbartwichse geschrieben. Ey, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ey, warum schaue ich mir sowas an, und was um alles in der Welt ist Schnurrbartwichse? Naja, das war's auch eigentlich auch schon wieder, ne? Also macht ruhig weiter so, ist voll gut, ne? Ich höre das auch immer voll gern, ne? Also, gell? Ja, ciao, ne? Etwas Ruhe und Kraft, nehmen dir ruhig die Zeit, es offenbaren sich Gedanken zu der Wirklichkeit. Schnell wechseln Bildern, die Geschichten schildern. Momentaufnahmen, oh manches war schon wirklich wilder. Projizierte Erinnerungen, die ein einziges Gemälde aus einer Collage dann errichten. Und wenn manches bitter war, man möchte drauf verzichten. Aber das Leben schreibt die besten Geschichten, einzig eines jeden, an jeden wie gegeben. Vieles läuft mal locker und öfters auch daneben. Belastbar und ertastbar und an manchen Tagen öffnet Sensibilität die Tür für viele Fragen. Der Schlüssel dafür liegt in der eigenen Hand. Man schreitet zum nächsten Plateau mit Vorsicht und Verstand. Hat schon vieles erkannt, ist etwas, was man meint. Aus einer anderen Perspektive anders scheint. Glaub es oder nicht, erfunden oder wahr. Denke nach, was ist erlogen und was echt geschah. Was du meinst, ist wie es scheint. Die Wahrheit oder nicht, anhand von Fakten, Erfahrung, ein Instinkt zu dir spricht. Glaub es oder nicht, erfunden oder wahr. Denke nach, was ist erlogen und was echt geschah. Was du meinst, es mir scheint, die Wahrheit oder nicht, anhand von Fakten, Erfahrung, ein Instinkt zu dir spricht. Denke zweimal und agier, reagier aufs Resultat. Formiere das Verhalten durch von Ziele parat. Spontan, ohne Plan, instinktiv, wie es lief, war schon fatal vertan. Der Film deiner Illusion läuft. Doch bewahre den Blick für das wirkliche Leben. Seh nicht nur was fehlt, sondern was wird gegeben. Am Vergangenen zu hängen und drüber zu reden. Risikobereitschaft zu neuen Erfahrungen ist unabwendbar. Es sei denn dann, dass man seine Zeit nur verschwendet. Mit alten tiefen verborgenen Dingen unverwendet. Engstirnigkeit, die überhaupt nichts vollendet. Man eher vegetiert, spendet keinen Fingern etwas Aufmerksamkeit. Der Blick zu was Neuem ist verblendet und nicht bereit. Beschädigt monoton, stupide, man denkt im Endeffekt, man wär ja super solide. Macht seinen Zug dann im Spiel mit guter Miene, ewig dieselbe Schiene, ewig derselbe Scheiß. Wie soll man respektieren, wenn man keinen kriegt? Dinge tolerieren, doch nur viele wollen einen Sieg. Über pubertäres Filzgeschwafel sich zu profilieren, durch den Druck nach unten, um zu profitieren. Einfach falsche Ideale durch die Traumfabrik. Illusion für Millionen, Euphorie ist der Trick. Salonfähig, top aktuell, gilt als schick. Das ist tragbar für die Reichen, unerreichbar für die Armen. Glaub es oder nicht, erfunden oder wahr. Denke nach, was ist erlogen und was echt geschah. Was du meinst, ist wie es scheint, die Wahrheit oder nicht. Anhand von Fakten, Erfahrung, ein Instinkt zu dir spricht. Dann glaub es oder nicht, erfunden oder wahr. Denke nach, was ist erlogen und was echt geschah. Was du meinst, ist wie es scheint, die Wahrheit oder nicht. Anhand von Fakten, Erfahrung, ein Instinkt zu dir spricht. Glaub es oder nicht. Ich bin zwar laut, reagier aufs Resultat. Von mir das Verhalten durch vom Sinne parat. Spontan, ohne Plan, instinktiv, wie es lief, war schon fatal vertan. Glaub es oder nicht, reagier aufs Resultat. Formuliere das Verhalten durch fünf Sinne parat. Spontan, ohne Plan, instinktiv, wie es lief, war schon fatal vertan. Glaub es oder nicht, erfunden oder wahr. Denke nach, was ist erlogen und was echt geschah. Was du meinst, ist wie es scheint, die Wahrheit oder nicht. Anhand von Fakten, Erfahrung, ein Instinkt zu dir spricht. Dann glaub es oder nicht, erfunden oder wahr. Denke nach, was ist erlogen und was echt geschah. Was du meinst, ist wie es scheint, die Wahrheit oder nicht. Anhand von Fakten, Erfahrung, ein Instinkt zu dir spricht. Glaub es oder nicht. Glaub es oder nicht von OTI. Hier ist Pearl Jam, die Unruhe Show auf WSM. Den Sender für die Zweierweltstadt und für Liberty City. Und jetzt gehen wir in den Untergrund Liberty Cities. Wir fahren mit U27, dem Untergrund-Talk. U27, der Untergrund-Talk bei WS FM. Willkommen bei U27, dem Untergrund-Talk. Wir sind hier am Oberhof Liberty City Campus und gleich kommt unsere Bahn. Den werden wir bestimmt jemanden finden, den wir auch reden können. Ja, da ist er schon. Mal einsteigen. Ganz schön leer hier im Wagen. Müssen mal schauen, ob wir jemanden finden. Da hinten sitzt jemand. Hallo, Sie? Hä, was? Wer bist du? Oh, sorry, wollte ich dich wecken, Mann. Ja, schon gut. Ich hab ja gar nicht geschlafen. Ich hab mich mit meiner Tochter unterhalten. Ah, wo ist sie denn? Da steht sie doch. Wo? Na da. Mann, da ist ein sehr dehnbarer Griff. Du sollst schon hindeuten. Siehst du so? Pass doch auf, du Arsch! Was? Du hast sie gerade fast getroffen mit deinem dämlichen Finger. Wen hab ich getroffen? Meine Tochter. Bist du irgendwie verrückt oder so? Was sollte mich von sich auf andere schließen, Mann? Bist du auch noch unverschämt. Ich kann auch gehen. Wie bei anderes Interview. Ich glaube, du weißt ja was. Was willst du mir unterstellen, hä? Naja, ich war bis eben auch der Meinung, ich würde dich interviewen, Mann. Das haben wir gerne, ne? Wenn die Leute sich erstmal mit daran gewöhnt haben, zu kurz sprechen, werden sie gleich unverschämt. Hallo, du hast deinen Einwurf. Das ist meine Sendung. Du bist, wenn überhaupt, mein Gast. Und sag mal, spinnst du Arsch? Das kannst du nicht. Au! Arschloch, Mann. Du mal Wichser. Ich steige mal aus hier. Ich bin jetzt in Chinatown. Und, wird gerade ganz schwindelig. Ich zurück ins Studio. Bevor meine Unruhe herrscht. Das war U27, der Untergrund-Talk. Präsentiert von Balkviech. If you need a friend, buy a Balkviech. Werbung bei WS FM und nur bei uns. Langeweile bei der Werbung? Niemals. Bei uns gibt's das Hintergrundlied zum Mitsingen. Hallo, ich bin Butch. Früher durfte ich immer zuschauen, wie die größten Arschlöcher die Frauen abschleppten, die ich liebte. Früher saß ich traurig und allein in meinem Zimmer und träumte von Frauen, die ich nie kriegen würde. Früher war ich der einfühlsame, sympathische Mann, der, bei dem man sich ausheulen konnte, wenn sie ihr Arschloch von Freunden mal wieder geschlagen hatte. Doch dann kam ein Buch in mein Leben, das all dies veränderte. Heute dürfen verliebte Typen zuschauen, wie ich ihre Traumfrau abschleppe. Heute liege, stehe, sitze ich in meinem Zimmer, in ihrem Zimmer, in unserer Wohnung, im Fahrstuhl, in der Flugzeugtoilette. Heute bin ich der Grund, warum sie später zu ihrem Kumpel rennt und dann doch wieder zurückkommt. Denn ich habe Beer and Asshole gelesen und wurde bekehrt. Ich führe ein neues, gutes Leben. Die Frauen lieben und hassen mich. Doch sie kommen nicht von mir los. Und ich habe eine Firma und 3 Wagen. Porsche, BMW, Benz. Und wenn ich nicht erschossen, erstochen, erstickt oder erschlagen werde, dann lebe ich auch morgen noch. Be an Asshole. Jetzt im Buchladen Ihres Vertrauens oder an jeder Filiale der Ammo Nation. Holen Sie sich Be an Asshole. Denn Sie können das auch. Daran glaube ich und dafür stehe ich in meinem guten Namen. Butch, the Asshole Shit. Sie fühlen sich einsam. Sie wollen jemanden, der sie zärtlich umgarnt. Sie sehnen sich danach, dass man auf sie wartet, wenn sie nach Hause kommen. Dann kaufen sie doch ein Balkviech und ihr Leben wird es von Grund auf ändern. Endlich haben sie wieder ein wenig Unruhe zu Hause. Keine gähnende Langeweile, umgeworfene Blumenvasen, vollgeschissene Teppiche. Nur wenige der unterhaltsamen Aufgaben, die von ihnen gelöst werden müssen. Bestellen sie noch heute ein Balkviech, denn die ersten 20 Kunden bekommen eine Packung Bonbonfutter gratis. If you need a friend, buy a Balkviech. Balkviech. Auch erhältlich als Viechbalk in den Größen Large, Extra Large und Pipi-Box. Werbung bei WS FM. Radio für die Weltstadt. Bad. Ihr hört Paper Champ, die Unruhe-Show auf WS FM. Feminise am Start. Yeah. Feminise ist am Start. Respekt. Sie ist das 15K kein Geld, keine Wohnung, keine Verschonung. Betteln muss sie auf der Straße, lebt sie. Arbeit kriegt sie nie. Rauschmiss haben mit 14 dann gesagt. Von da an wird ein anderer Wind. Tag für Tag, womit sie auf den Strich gerat. Und alles dafür tat, um mit dem Geld ein neues Leben anzufangen. Doch so einfach lief das nicht. Ihr Pimp war drauf verpicht, ihr nicht zu viel Freiheit zu lassen, um sie nicht aus seiner Macht zu entlassen. Den Freier, den sie dann traf, versprach ihr das Blaue vom Himmel. Wollte sie aus der Scheiße holen, doch Naivität. Zu spät merkte sie nicht, dass er sie hat nur belogen, betrogen. Nun sitzt sie da mit ihrem Kind und der Druck ist so stark, denn sie weiß nicht, ob sie morgen was zu essen hat. Diese Welt ist so grausam und hart. Negative Energien greifen sie an und sie kann nicht davon weg. Der Schreck, die Angst, sie noch zu schaffen, macht es lacht. Die schwarze Macht, die über die Lande ziehen, fliehen und ihr die Sicht in die Zukunft nehmen. Verwirrte Gefühle, sie kann sie nicht verstehen und hofft, sie werden bald wieder von ihr gehen. Oder sie und ihr Kind werden es nicht überstehen. Sie fühlt sich von der Welt ausgestoßen. Ist hier nur Platz für die Reichen und Großen. Drogengewalt ist Realität, für viele schon zu spät. Unsere Kinder sind zu leichte Beute. Ist das die Welt von heute? Drogengewalt ist Realität, für viele schon zu spät. Unsere Kinder sind zu leichte Beute. Ist das die Welt von heute? Reist mit 12 immer öfter von zu Hause aus. Seine Mutter weiß egal, was mit ihm geschah. Sah auf den gleichgültigen Blick in ihr Gesicht. Egal in was für Schwierigkeiten er geriet, sie nicht sieht, dass die Bullen ihn schon oft im Revier gefangen hielt. Um Anerkennung zu bekommen, klaute er wie am laufenden Band und wurde nach vielen Tests vom Boss die rechte Hand. So kam es, dass er immer tiefer in den Sog geriet. Man sieht, dass die Straße ihn von zu Hause fernhielt. Das Leben auf der Straße ist kein Kinderspiel. Hier gibt's nur ein Gesetz: Kämpfen, kämpfen oder du verreckst. Johnny glaubt, die Gang wäre sein Zuhause. Doch als es darauf ankam, packten sie alle aus. Nun sitzt er mit 15 in Jugendknast. Den Hass sich seine Gedanken überschlagen, wie wertlos sein Leben doch ist. Doch um sich das Leben zu nehmen, hat er zu viel Schiss. Also kämpfte er weiter, um zu überleben, mit dem Bestreben wieder in Freiheit zu leben. Er fühlt sich oft einsam und leer in diesem Heer von fieser Leute, die waren wie er auch nur leichte Beute. Ist diese Welt von heute nur für die reichen Leute? Nur für die reichen Leute. Drogengewalt ist Realität, für viele schon zu spät. Unsere Kinder sind zu leichte Beute. Ist das die Welt von heute? Drogengewalt ist Realität, für viele schon zu spät. Unsere Kinder sind zu leichte Beute. Ist das die Welt von heute? Oder ist sie nur für die reichen Leute? Sei mal ruhig, hör mal zu, jetzt rede ich. Zum Schutze der Kinder wende ich mich an dich. Ich weiß, ihre Ständer stellst du zwar vor Gericht, doch ein paar Jahre Knast und eine Therapie reichen nicht, denn es ist nun mal so, das weißt du und ich. Die meisten Pädophile, nein, sie lassen es nicht. Die einzige Lösung liegt doch klar auf der Hand. Stellt diese Schweine öffentlich an die Wand. Gebt ihnen bitte keine zweite Chance, damit das nicht noch einmal versuchen kann. Damit ein Kind ohne Angst ein Kind sein kann. Stellt Kinderschänder an die Wand. Hier zu viele Pädophile, Typen, die gierig nach Kindern schielen. Viel zu viele Pädophile, der letzte Abschaum, den es gibt. Viel zu viele Pädophile, Typen, die gierig nach Kindern schielen. Viel zu viele Pädophile, der letzte Abschaum, den es gibt. Du sagst, meine Forderung, sie ist dir zu krass, ich werde blass. Das hier ist ja wohl echt kein Spaß. Deine Meinung verrät mir, dass du kein Mitleid hast. Und das finde ich krass und ist der Grund, dass ich dich hasse. Versetze dich doch mal in das Kindeslager. Unschuldigkeit muss derart großes Leid erfahren. Und selbst wenn es überlebt, diese Höllenqualen, muss das Kind die Strafe für dein Fehlverhalten zahlen. Kindheit, Vertrauen, Unschuldigkeit und Glück kehren bei den Opfern fast nie mehr zurück. Spürt ihr die Schmerzen, hört ihr sie schreien? Ihr habt die Pflicht, sie von dem Leid zu befreien. Stellt Kinderschänder an die Wand. Gib ihm bitte keine zweite Chance, damit ein Kind endlich wieder lachen kann. Stellt Kinderschänder an die Wand. Viel zu viele Pädophile, Typen, die gierig nach Kindern schielen, viel zu viele Pädophile. Der letzte Abschaum, den es je. Sie sehen dich an, sie bitten ein Betteln, ein Flehen dich an. Flehen, dass so etwas nie mehr geschieht, dass sie leiden müssen für das pädophilen Krieg. Mit jedem Hilfeschrei, den du überhörst, es zulässt, dass der Gender ein Leben zerstört. Ein Leben, ein Lachen, auf ewig verstummt. Doch der Gender rennt nach ein paar Jahren wieder frei rum. Wo ist die Gerechtigkeit? Ich sehe sie nicht. Ein kleiner Dieb, selbst ein Junkie ist schlimmer für dich. Du hast keine Lösung, ich hab sie dir genannt. Stell diese Schweine öffentlich an die Wand. Stell Kinder-Gender an die Wand. Gib die Mitte keine zweite Chance, damit dein Kind endlich wieder lachen kann. Stell Kinder-Gender an die Wand. Viel zu viele Pädophile. Ja, ich glaube, er hatte viel Spaß daran, im Unterricht mitzuwirken. Er hasste die Schule. Nein, Probleme. Mit ihm hatten wir wirklich keine. Er ließ sich von seinen Lehrern nichts gefallen. Er war einer der wenigen Schüler, mit dem ich auch privat gern zu tun gehabt hätte. Er flog von der Waldorfschule, der Unruheherd bei WS FM, Radio für die Weltstadt. Genau der. Ist er, Mike. Eben das war der Ikin One mit viel zu viele Pädophile. Ich lasse den Track jetzt mal unkommentiert, soll jeder seine eigene Meinung zum Thema bilden. Sicher ist auch der Ikins Meinung vertretbar. Der Track davor war übrigens Family See mit Heimatlos, der Ikins neue Entdeckung. Neuentdeckung, sorry fürs Versprechen hier. Toll wieder gemacht, super. Es war ein Unfall. Aber ich wollte das doch nicht. Es tut mir leid. Ja, ich weiß, ich habe einen großen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Du bist ein Versager, bist du. Es tut mir leid. Okay, wir haben jetzt einen Gast in der Sendung. Unser Gast heißt Hagen. Und er überträgt amerikanische Rap-Texte ins Deutsche, ohne die Ironie und die Message der Texte dabei zu verlieren. Er ist auf jeden Fall ein Talent und nun ist er bei mir im Studio. Was ich noch sagen muss, Hagens Mutter hat was gegen sein Hobby und deshalb möchte er hier nicht erkannt werden. Wundert euch nicht über die leichte Verzerrung der Stimme, ja? Okay, hier ist Hagen. Hagen! Hi. Hagen? Wartet mal ganz kurz. Er ist gerade... Hagen, hallo, hierher. Na komm. Hi, Holger. Hagen. Oh ja, hi, Hagen. Hi. Schön, dass du hier bist, Hagen. Danke, es ist auch schön, dass du hier bist. Danke, finde ich schön, dass du es gesagt hast, Hagen. Finde ich schön, dass du es schön findest, dass ich das gesagt habe. Ja. Gut. Dann fangen wir an, die erste Frage an dich. Wie bist du hergekommen? Ach, das war ganz einfach. Die Frau unten hat gesagt, Treppe rauf, erste Tür rechts, die Tür mit dem Mann drauf. Und schon bist du hier? Nee, also ja, jetzt schon, aber ich bin erst falsch gelaufen. Bin die Tür mit der Frau drauf. Wieso das denn? Das hat mich irgendwie interessiert. Und, was hast du vorgefunden? Sex. Sex? Ja, Sex. Ah, was hast du gemacht? Ich habe die dritte von links genommen. Ja, war ein bisschen dreckig, aber in manchen Momenten ist einem das egal. Wie dreckig? Naja, mit so Flecken überall. Babe, ist sicher, dass ich vom Sender war? Also, wenn ihr euch eure Toiletten nicht irgendwo ausleiht, dann waren das eure. Wie, hast du von der Toilette geredet? Ja, von was denn sonst? Ach so. Du wolltest noch was vorspielen? Ja. Dann mal los, hier ist Holger. Nee, Hagen. Ach ja, stimmt, hier ist Hagen. Okay, also ich habe was vorbereitet. Ich habe nämlich von Busta Rhymes den Text Breche dein Genick übersetzt. Also es gleich übersetzt, es hieß ja Break Your Neck, aber ich habe es gleich mit übersetzt, das heißt Breche dein Genick. Und wie vorhin schon anmoderiert wurde, will ich da so richtig den Sinn und die Message und die Ironie der Texte auch mit aufleben lassen, ne? Und also tut mir leid jetzt, dass ich kann nicht den normalen, den richtigen Beat nehmen, weil ich die Lizenz dazu nicht habe, aber dafür hatten es ja DCM Beats, die ihr übrigens unter dcmbeats.evo finden könnt, diesen netten Beat hier gestiftet namens Classic Power. Und deshalb werde ich darauf jetzt rappen, nämlich Busta Rhymes mit Brechen dein Genick. Wir hören uns gleich wieder. Ich bin der Hagen. Yeah, yeah, yeah, yeah. kontrollieren Sie es heraus. Sieht das einzige Ding, das Sie richtig tun müssen, ist hier, ist nicken Ihren fickenden Kopf, ja. Brechen Ihren fickenden Hals, Hündin, ja, ja, ja, hier gehen wir jetzt. Ja, ha, ha, ha, ha. Wo gehen wir jetzt? Wo wir gehen jetzt? Geben Sie es hinweg, geben Sie es hinweg. Geben Sie es, gibt es hinweg, hinweg, jetzt gibt es hinweg. Gibt es ihm hinweg, Nigga, ja, hinweg, jetzt gerade hier. Gehen wir jetzt, ja, ja. Das war ein Ausschnitt, also den kompletten Text übersetzt findet ihr übrigens auf unserer Website www.paperchamp.evo. Und wenn ihr nochmal was von mir hören wollt, dann hört mal gleich weiter zu, dann könnt ihr nämlich dem Unruheherd schreiben. Und der leitet dann nämlich weiter und dann werde ich nochmal was Neues für euch übersetzen. Aber natürlich nur, wenn ihr wollt. Ich will dich ja nicht aufdrängen, du willst das nicht. Aber auf jeden Fall ein großes Lob an mich, weil ich war wirklich gut. Das muss man sagen. Und ich gehe jetzt weg mit den Groupies, die sich hier gerade vor der Studiotür angesammelt haben. Euch noch viel Spaß, mir sowieso. Bis dann, euer Hagen. Danke, das war Hagen, ein echtes Talent auf jeden Fall. Wer nächste Sendung wieder was von Hagen hören möchte, der soll sich mal bei uns melden. Das könnt ihr wieder per Mail oder per Gästebuch machen. Geht auf unsere Website www.paperjam.devu und ihr findet den Menüpunkt Mitmachen. Beide Links. So gut, da war noch was. Ja genau, eine kleine Pressekonferenz. Da habe ich mitgemacht vor ein paar Tagen und hier ist der Mitschnitt. Bitte sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, denn ich habe Ihnen ein wichtiges Geständnis zu machen. Neben der obligatorischen Zerstörung unschuldiger Kinderseelen mit unserem primitiven Beitrag zur deutschen Medienlandschaft bringen wir Ihre Kinder auch noch lerntechnisch auf eine komplett falsche Fährte. Wir sagen statt dem in der Schule gelernten WSFM einfach WSFM und lassen somit sämtliche Schüler in ihr Verderben rennen. Und es tut uns leid. Danke für unser Mitgefühl. Euer WSFM. Situation in meinem Leben, wo ich dachte, es hat keinen Sinn. Ziemlich down, aber offen dafür, Neues zu beginnen. Völlig eingeschränkt, doch bereit, was zu finden. Und wenn man sieht, dann auch fängt, um es zu binden. An sich ist es, wie man denkt, okay, auch wenn es schafft. Ein Ziel vor den Augen durch die Vorstellungskraft. Das kann keiner rauben, denn was zählt, ist der Glaube an eine Sache, die manchmal quält. Öffne deine Augen, was zählt, spontan, instinktiv, dann wähl. Kompromissbereit, wenn man doch das Ziel verfehlt. Einmal als Team, doch hat der andere mal kein Biss. Lässt einen Stich, wird man Egoist, Vertrauen bekommt ein Riss. Partner, wie weit war man dann wirklich bereit? Teilte sich die Freude, die man hatte zu zweit. Entwickelt sich die Sache von heute auf morgen. Vielleicht seit längerer Zeit war man schon nicht mehr bereit. Und der Gedanke bleibt. Und der Gedanke bleibt. Vielleicht seit längerer Zeit, doch wie weit ist man wirklich distanziert und entfremdet? Nach einem Tiefen, das Blatt sich mal wendet. Und der Gedanke bleibt. Und der Gedanke bleibt. Vielleicht seit längerer Zeit, doch wie weit ist man wirklich distanziert und entfremdet? Nach einem Tiefen, das Blatt sich mal wendet. Weit entfernt davon zu richten, die Situation einfach klarzustellen. Facetten und Schichten dieser Beziehung zu sehen, Spannung zu nehmen, zu schlichten. Auf feige Verschlossenheit zu verzichten, denn man baute was auf. Schau dich um, wie man's tat, blick zurück, was geschah. War kein Traum, aber wahr. Seh es, wie es ist, stell dich den Konflikt, denn viele gehen aneinander vorbei und schenken sich keinen Blick mehr. Alles fahrt ohne Flair, verbohrt an Verspotten, fällt im Endeffekt dann auch nicht mehr schwer. Doch was ging voraus? Ich frage, was kommt zurück? Wie weit hang man zusammen, um wie weit es wo bedrückt? Überwiegt in der Balance das korrekte Geschehen. Bleibe offen für was kommt, um dahinter zu sehen. Doch um es zu verstehen, fehle die Distanz. Der gesunde Menschenverstand führt zur Akzeptanz. Aber der Gedanke bleibt. Und der Gedanke bleibt. Vielleicht seit längerer Zeit, doch wie weit ist man wirklich distanziert und entfremdet? Nach einem Tiefen, das Blatt sich mal wendet. Und der Gedanke bleibt. Und der Gedanke bleibt. vielleicht seit längerer Zeit, doch wie weit ist man wirklich distanziert und entfremdet? Nach einem Tiefen, das Blatt sich mal wendet und der Gedanke bleibt, und der Gedanke bleibt. Vielleicht seit längerer Zeit, doch vielleicht seit längerer Zeit, doch ist man wirklich distanziert, entfremdet, wenn nach einem Tiefen, das Blatt sich mal wendet und der Gedanke bleibt, und der Gedanke bleibt. Vielleicht seit längerer Zeit, doch vielleicht seit längerer Zeit, doch ist man wirklich distanziert, entfremdet, wenn nach allen Tiefen das Blatt sich mal wendet. Gehört haben, Moti mit der Gedanke bleibt. Die gesamte Playlist der Sendung findet ihr übrigens auch auf www.paperjam.devu, unsere Seite zur Sendung. Noch was zur OTI. OTI und Markus suchen als Produzententeam noch Sänger für deutsche R&B-Produktionen. Wenn das was für euch wäre und ihr auch singen könnt, meldet euch mal bei den zwei. Die Website findet ihr unter mp3.de/OTOTI, also zweimal hintereinander OTI oder OTI. Steht auch noch auf unserer Website, falls ihr jetzt nicht mitgekriegt habt oder das euch zu viel war, keine Ahnung, nichts zum Schreiben. Geht einfach auf www.paperjam.devu und da könnt ihr nochmal alles lesen. Nun habe ich nochmal drei Hörer auf Sendung und los. Ich habe das erste Mal eben eure Sendung gehört und wen habe ich gehört? Ich habe den Frank gehört, dieses kleine Arschloch. Ja, und dieses kleine Arschloch Frank, dies hat gesagt, Schnurrbart, Wichse. Und ich kann erklären, was Schnurrbartwichse ist. Also, ich fang mal an. Ich denk ja, Frauen mit Schnurrbärten, das gibt's bei uns öfters. Und dann gibt's natürlich auch noch Männer, die so etwas warm veranlagt. Ja, also, und wenn die jetzt da Geschlechtsverkehr, GV, wie der Abkürzung für die Schisser. Ja, wenn die das vollziehen, dann kann es auch dazu kommen, dass die mal vielleicht so ins Gesicht und na, ihr wisst schon. Jedenfalls, wenn man sich danach nicht wäscht, dann kann es ganz schön ins Auge gehen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, das ist dann Schnurrbartwichse. Also dann, ja, euer Horst. Ja, hallo, ich wollte mal was sagen, weil gestern, da bin ich dann aufgewacht und als ich dann ins Bad gegangen bin, habe ich mich vor den Spiegel gestellt und, was wisst ihr, habe ich mich so abgetastet, so unterm Kinn, wisst ihr, und da waren dann plötzlich Haare. Haare waren da. Einfach so plötzlich, so über Nacht, gell? Und ich habe mich erst gewundert, ne, aber dann habe ich gedacht, naja, Natur ist das halt, ne? Natur, das ist so wie wenn ihr so ein Joghurt vielleicht, zum Beispiel, ihr stellt einen Joghurt in den Kühlschrank, ja, und dann wartet ihr einfach ein paar Wochen so, dann hat der auch Haare, das ist auch Natur. Und da habe ich gedacht, genau, dann lasse ich das einfach. Gut, und wisst ihr, was heute Morgen passiert ist? Nichts ist passiert, aber ist nicht schlimm, weil ich weiß, das ist Natur und ich stehe zu meinem Bart. Ich stehe zu meinem Bart. Dankeschön, macht's gut und tschüss, gell? Tschüss. Hallo, ich bin Hip-Hop-Fan. Nämlich, weißt du, ich hab jetzt nämlich sowas gehört, das ist Hip-Hop. Und wenn mich jetzt jemand fragt, so was ich für Musik höre, dann sage ich, ich höre Hip-Hop. Und wenn die mich dann fragen, was ich da höre, dann sage ich, ja, so coole Acts wie nämlich Eminem und P. Diddy und Sammy Deluxe. Und deshalb bin ich Hip-Hop-Fan. Ja, tschüss. Nee, doch nicht. Hallo, ich wollte noch sagen, was ihr euch da so immer so tut, ne, so, nämlich, ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin deshalb Hip-Hop-Fan, weil Hip-Hop viel, so Texte hat, wo man sich mit identifizieren kann, weil, wenn ich jetzt irgendwie sowas höre wie, I wanna be a hippie, hippie, dann will ich ja gar nicht, ne? Aber wenn ich dann höre so, hey, ich fick deine dicke Bitch und so, damit kann ich mich voll geil identifizieren, weil, ist ja wirklich so, oder? Gell? Und deshalb ist Hip-Hop cool. Ja, und was die anderen machen, diese da, die gar nicht bei MTV und Viva Plus und so, ist mir doch egal. Die sind nämlich gar nicht real, sind die. Die sind gar nicht real. Weil real heißt echt. Und Leute, die Liebeslieder machen, sind gar nicht, schon mal gar nicht real. Das sagt auch mein Freund. Mein Freund, das ist der Hans. Und der Hans hat Ahnung von sowas, weil der hat auch ein Auto. Und weil der ein Auto hat, kann der da Musik hören im Auto. Und der hört immer P.D.D. und Eminem und Sammy Deluxe, ne? Weil der hat's drauf und der weiß auch, was die Leute wollen. Weil der hört Hip-Hop. Und alle, die jetzt so sagen, so, sie wollen so intelligentere Texte und so. Ihr seid blöd, das ist nämlich kein Hip-Hop, genau. Ja, da kennt jemand aus. Und nun der Verkehrsservice für Liberty City. Erstmal eine wichtige Meldung vorweg. Vorsicht auf dem Stadtring in Portland, Rotlichtviertel. Ein offensichtlich krankhafter und feuerinteressierter Mann wirft mit Molotow-Cocktails am S-Bahnhof um sich. Passt auf euch auf, ich kenne den Typ, der ist sehr gefährlich. Ist eine ehemalige Lehrer von mir. Aufgrund eines tragischen Unfalls an der Verbindungsbrücke zwischen Shoreside und Staunton werden die Autofahrer gebeten, den Tunnel zu nehmen. Es wird mit einem kilometerlangen Staus gerechnet. Taxistreik am Frankston International Airport. Von den sonst über 100 Taxis sind heute nur ein bis zwei vorhanden. Der indische Taxifahrer streiken, da ihre amerikanischen Kollegen mehr als das Doppelte täglich verdienen. Ach ja, falls hier irgendjemand ein Problem damit hat. Ich sage immer Taxis. Taxen hört sich komplett scheiße an. Danke. So, eine Meldung haben wir noch. Der Wald- und Wiesenverein Liberty City, WUWLC, warnt. Im oberen Bereich der Bronzensiedlung. Reichen Siedlung. In Shoreside wird von Hobbygärtnern eine 7-stündige Spinnenwanderung organisiert. Passt also ein bisschen auf, sonst überfahrt noch einen von diesen Freaks. Das war's. Was ich noch sagen soll, der Verkehrsservice wurde von unserer Schwesterseite Weltstadtmafia, die übrigens unter www.weltstadtmafia.de VU findet, präsentiert. So, jetzt aber mal wieder Zeit für Musik. Okula mit von innen drin oder außen. Bis gleich, ich bin Mike, der Unruhe Herz. Ihr hört Paper Jam. Du musst Hip Hop suchen? Nein, ja. Die Menschheit. Die Welt von innen drin. Drin oder außen. Von innen drin oder außen. Die Welt von innen drehen oder außen. Als Außenstehender wirst du sehen, du wirst Hip-Hop brauchen. Man kann kiffen oder raufen, doch von innen oder außen. Die Welt ist scheiße, du musst dein Ding für dich machen. Die Welt ihre Bahn ziehen lassen. Sie wird immer weiter sinken, sie wird aus allen Ritzen stecken. Die Industrie sieht von außen aus wie eine welthelfende Herrschaft. Doch alle zusammen haben mehr Wissen und mehr Kraft. Doch was bringt das Wissen? Nicht mehr, nicht weniger als ein schlechtes Gewissen. Jeder Mensch hat Fragen an die Welt, keiner kann's dir sagen. Du hast die Fragen umsonst gestellt. Und warum? Die Welt von innen drehen oder außen. Als Außenstehender wirst du sehen, du wirst Hip-Hop brauchen. Die Welt von innen drehen oder außen. Die Menschheit denkt, sie wär mittendrin, doch sie ist ziemlich weit draußen. Ziemlich weit draußen. Ausgeklügelte Sachen, wie die Erde zu verlassen kann man machen. Doch sie werden woanders auch nicht lange lachen. Das Gefühl auf der Erde ist Trauer, Angst und Schrecken. Doch das Schlimme daran ist, du musst deine Identität und deine Liebe verstecken. In der heutigen Zeit hast du auf dem Weltmarkt keine Chance mehr. Doch sag nie mir, ich hab keine Kraft mehr. Du hast Freunde, die dich zusammenschlagen, Feinde, die dich küssen. Warum? Das wirst du niemals wissen. Mach dir deine eigene Meinung über die Welt, aber erzähl es niemandem, sonst wirst du vor den Weltglaubenden angebellt. Die Welt von innen drehen oder außen. Als Außenstehender wirst du sehen und wirst Hip-Hop brauchen. Die Welt von innen drehen oder außen. Die Menschheit denkt, sie wär mittendrin, doch sie ist ziemlich weit draußen. Ziemlich weit draußen. Ja, ja. Kann man an dieser Welt nichts mehr, denn als Einzelner wäre das für schwer in der Masse denkbar, doch nicht machbar. Weil sich gegen, werde ich beklaut, dich gegen, werde ich verhaut. Die Jugend auf der Straße für die Gewalt bereit. Viele haben Angst und rauchen sich breit. Die Technologie ist außer Kontrolle geraten, keiner kann dich stoppen. Du kannst du dastehen und warten, bis du stirbst in deinem eigenen Freundeskreis. Willst du einen Beweis? Soll jemand sagen, welchen Lebensstandard du brauchst? Nein, es wurde so weit gehen, bis du dir ein kriminelles Leben aufbaust. Du dann im Knast und kraust, dein Leben versaust, nie wieder hier auftauchst. Die Welt von innen drehen oder außen. Als Außenstehender musst du sehen, du musst Hip-Hop rauchen. Die Welt von innen drehen oder außen. Die Menschen denken, sie wär mittendrin, doch sie ist ziemlich weit draußen. Ziemlich weit draußen. Die Welt von innen drehen oder außen. Als Außenstehender musst du sehen, du musst Hip-Hop rauchen. Die Welt von innen drehen oder außen. Die Menschen denken, sie wär mittendrin, doch sie ist ziemlich weit draußen. Ziemlich weit draußen. Die Welt von innen drehen oder außen. Als Außenstehender musst du sehen, du wirst Hip-Hop brauchen. Die Welt von innen drehen oder außen. Die Menschen denken, sie wär mittendrin, doch sie ist ziemlich weit draußen. Ziemlich weit draußen. Yo, peace! Tschüss, so cooler. So, und ich muss leider auch Tschüss sagen langsam. Wir werden wieder am Ende. War schön, euch dabei zu haben. Macht's gut, bis bald. Hoffentlich. Eine Quome der Unruhe, ihr hört schon, das war Paper Jam, die Unruhe Show. Grüße gehen raus an alle, die zurzeit in Liberty City rumkurven. An alle, die durch die Weltstadt cruisen. Grüße an meine Leute in Heidelberg, Sebastian. Grüße nach Speyer, Blodig. In Weinheim, Ritz. Oftesheim, Sanjudi. Neudesheim, The Weech. In Schwetzing, Dominik. Eherbach und Wiederensfeld, Corazon. Grüße nach Berlin, auch von Sandra. Nach Stuttgart, 7F. Nach Hannover, nach Minden, Kurs. Grüße auch sonst überall hin, wo ihr auch immer seid. Und geht mal auf unsere Website www.paperchannel.dev. Auf die Website des Unruhe Networks. www.unruhe.dev. Auf andere Seiten wie www.weltstadtmafia.dev, Eisball.dev, alles scheiße, alles strich scheiße 24.dev, Gutsch, eins noch, scheißt auf die Leute, die eure Träume schlecht machen, scheißt auf die Leute, die eure Kreativität blockieren wollen, scheißt auf die Leute, die euch noch schlüssern. Toll, toll, wunderbar gemacht. Es war ein Unfall. Aber ich wollte das doch nicht. Es tut mir leid. Ja, ich weiß. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Du bist ein Versager, bist du. So, nochmal. Also, was ich noch sagen wollte, ist scheiß auf die Leute, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Das war's von der Unruhe-Theorie. Jetzt hab ich sie mich hier voll raus. Philosophie wollte ich eigentlich sagen, nicht Theorie, Quatsch. Das war's, ein Danke an alle Artists, die uns unsere Tracks für unsere Sendung hier gestellt haben. DCM Beat, Staking One. OT. Okula. Ida. Feminise. Und alle anderen, die wir jetzt noch nicht spielen konnten, aber nächstes Mal ankommen. Hier kommen wir auch dran. Danke an die lebendige GTA-Szene. Ich grüße die PC Action Reaktion an Leser. Grüße an Hard Radio, absolut geil, was ihr so bringt. DJ Stinkefinger, Johnny Buckmist. Macht weiter so. Und ein Schlusswort an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Passend dazu, Grüße an Cora, die zuckersüßeste Versuchung seit es Eberbach gibt. Jaco, du hast so gewollt. Grüße an Katrin und danke für alles. Grüße an Sonntag, ich freue mich auf die nächste Busfahrt. Wir sehen uns in unserer Werbeagentur. Das war's nun endgültig. Was durfte zum Abschluss? Daking One featuring Ida. Mit Unana. Macht's gut, Mike, bei der Unruhe jetzt. Und gehört habt ihr Paper Jam, die Unruhe Show. www.paperjam.dev. Ciao. Nee, halt noch. Da ich keinen Bock mehr auf Schule hab, sollte jemand einen Job im Radiobereich für mich haben, meldet euch. Und wenn ich schon mal am Labern bin, sollt ihr euch auch Musik machen, die irgendwie geil ist. sagt Bescheid. Vielleicht spielen wir eure Tracks dann schon in der nächsten Sendung. Schluss jetzt. Ende. Amalik war der Unruheherd. Und ihr hört hier Taking One featuring Ila Onana. Bis demnächst. Na na na na na na na na na na.